Leben wir in Demokratie, doch die Rechte hat er früher nie. Doch die Rechte stehen und ihnen geschrieben, nehmen die Miliz, davon sind sie nicht geblieben. Deutschland, deutscher Staat, der Teufel steht in den Staat. Deutschland, deutscher Staat, ja, wir leben in deutscher Staat. Lehre Bundeswehr, Deutsch und Wissen geht nicht mehr. Das Leben hat den Deutschen eine Horrorshow, so geht es nicht mehr weiter, der Wissen ist genau. Deutschland, deutscher Staat, der Teufel steht in den Staat. Deutschland, deutscher Staat, ja, wir leben in deutscher Staat. Von dem wenigen Kinder kriegen, da leben Kurdistan auf der Strecke geblieben. Ein Spaß am Leben ist schon längst vorbei. Egal was noch passiert, es ist alles allerlei. Deutschland, deutscher Staat, der Teufel steht in der Tat. Deutschland, deutscher Staat, ja, wir leben in deutscher Staat. Leben wir in Demokratie, so wie Rechte hat er früher nie. Doch diese Rechte stehen noch niedergeschrieben, nehmen die Berlin, doch wo sind sie denn geblieben? Deutschland, deutscher Staat, der Teufel steht in der Tat. Deutschland, deutscher Staat, ja, wir leben in deutscher Staat.